Wiener Klassik ist eine zentrale Epoche der Musikgeschichte, geprägt von dem Komponisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig von Beethoven. Sie zeichnet sich durch Klarheit, Ausgewogenheit und einfache Strukturen aus. Ziel war es, Emotionen und Schönheit harmonisch zu verbinden. Wichtige Merkmale der klassischen Musik sind die Sonatenform, ein klarer Aufbau von Melodie und Begleitung sowie dynamische Kontraste. Die Symphonie, das Streichquartett und das Solokonzert waren bedeutende musikalische Formen. Die Klassik schuf einen Übergang von der Barockmusik zur Romantik und legte den Grundstein für moderne musikalische Strukturen. Werke wie Mozarts Don Giovanni oder Beethovens 9. Sinfonie prägen die Epoche bis heute.